Republic Turntable Days 2004 Festival Radio. Steve Morano live von der Peichnitzinsel in Halle. Jemand? Auf den Sputnik Turntable Days 2004! I feel

Festival Radio. Rainbow in the night, when I looked in your eyes, bastard bitches. Bitches, bitches, bitches, bitches. Abzug, Freunde. Und jetzt nochmal alle schreien. Feels like I'm in heaven. Sonne ist schon längst aufgegangen. Kein Grund, hier nachzulassen. Another day. Freunde, wo seid ihr? Yeah. Sputnik Turntable Days 2004. Freunde, wo seid ihr?